Wenn du an Wunder glaubst, glaub an meine große Liebe, denn wie ein Wunder kam sie zu mir, die große Liebe. Heut möchte ich dieses Glück nicht tauschen für Millionen, weil Liebe schöner ist als alle Illusionen, weil es noch Wunder gibt. Sind wir heute nicht mehr einsam und Kinder wie Kindsglück nun auch mein Arm gemeinsam. Du fragst mich tausendmal, ob ich dich wirklich liebe, und ich sag tausendmal,